Als ich aus dem Bad komme, riecht es schon nach frischem Kaffee. Ich schalte das Radio ein, nehme ein tiefgefrorenes Brötchen aus dem Eisfach und lege es in den Backofen. Da fällt mir plötzlich siedend heiß ein, warum ich mir den Wecker gestellt habe. Die Steuererklärung. Seit Wochen habe ich das unangenehme Thema vor mir hergeschoben. Verdammt, verdammt. Wehmütig sehe ich aus dem Fenster. Es hilft nichts. Heute muss ich die Sache erledigen, denn morgen ist der letzte Termin für die Abgabe. Voller guter Vorsätze decke ich den Tisch. Nach dem Frühstück will ich gleich anfangen. Nachdem ich das Geschirr abgewaschen und die Küche ein bisschen aufgeräumt habe, setze ich mich resigniert an den Schreibtisch. Es ist 21:15. Ich sehe mich um. Was für ein Chaos! So kann ich unmöglich arbeiten. Diese Unordnung macht mich ganz nervös. Also beginne ich, den Schreibtisch aufzuräumen. Als erstes suche ich die Papiere und Zettel zusammen, die überall lose oder in kleinen Stapeln herumliegen. Bei der Gelegenheit fällt mein Blick auf die Computertastatur. Wann habe ich die eigentlich das letzte Mal sauber gemacht? Zwischen den schwarzen Tasten sitzt grauer Staub, also nehme ich erstmal den Staubsauger und sauge die Tastatur ab. Sehr vorsichtig, damit der Staubsauger außer dem Staub nicht auch gleich noch die Tasten mit verschluckt. Wo ich schon mal dabei bin, sauge ich auch gleich das ganze Arbeitszimmer. Es hat es nötig. Und bei der Gelegenheit auch die restliche Wohnung. Unter der Woche kommt man ja zu nichts.